Quellen blinken und fließen dahin, es liegt sich so lieblich im Lenze. Am Flusse sitzt die Schäferin, entwindet die zärtlichsten, windet die zärtlichsten Kränze. Das knospet und quillt und duftet und blüht, es liegt sich so lieblich im Lenze. Die Schäferin seufzt aus tiefer Brust, wie blieb ich meine Kränze, wie blieb ich meine Kränze. Ein Reiter reitet den Fluss entlang, er grüßet zur blühenden Mutes, zur blühenden, blühenden Mutes. Die Schäferin schaut ihm nach so bang, fernflattert die Feder des Hutes, die Feder des Hutes. Zu weit und wirft in den gleitenden Fluss die schöne Blumenkränze. Die Nachtigall singt von Lieb und Kuss, es liebt sich so lieblich im Lenze, es liebt sich so lieblich im Lenze. Sprecht, was tut ihr so zu sagen? vertraut ihr das Geheimnis euch von unserer Liebe süß? Von unserer Liebe süß? Was flüstert dir ein Ande zu von unserer Sturm und Chaos in die Nacht, ich muss hinaus. Treibt der Schnee. Fegen Straßen, Schlucht und Teich mit den weißen Flügeln gleich. Willst du, dass ich geh? Willst du, dass ich geh? Rauf vom See, Wind und Weh. An den Beinen sitzt sie frei und mein Weg geht dort vorbei, Willst du, dass ich geh? Willst du, dass ich geh? Ist hier in deinen Arm, traut und warm. Ach, wie oft hab ich gedacht, nur bei dir, nur eine Nacht bei dir. Siehst du, dass ich geh? Willst du, dass ich geh? Klingt der Vogelsang, wenn die Engel rein, die mein jüngliches Herz bezwang, wandelt durch die Heide. Röter blühen Tardau, grüner wie der Phasen, wo die Finger meiner Frau Maienblumen lasen. Ohne sie ist alles tot, Felsen blüht und Kräuter und kein Frühlingsabend rot, dünkt mir schön und heil. Mein Herz gleich Recht dieser Bau, mög ihn vor.